Willkommen bei Coast to Coast hier auf Radio Ostfriesland. Mir gegenüber sitzt Hendrik Böhme, den wir heute eingeladen haben, der einige schöne elektronische Musik mit hat, wie gerade am Anfang gehört zum Beispiel, noch ein paar handgemachte Sachen. Mein Name ist Franz Hahnemann und der Hendrik informiert euch erstmal. Ja, und zwar das Stück, das gerade lief, heißt Aerodynamik von Kraftwerk. Ist 1983 bei EMI Electrola herausgekommen. Ja, unter vielen anderen Labels wieder veröffentlicht worden. Ja gut, produziert wurde das Ganze im hauseigenen Kling-Klang-Studio, wo die ja irgendwie alles hergestellt haben oder produziert haben. Und was rauscht denn hier so? Draußen ist ja echt düsteres Wetter. Wie jedes Mal hier in Ostfriesland. Naja. Nun gut, was gibt's noch zu Kraftwerk zu sagen? Das Ganze ist in einem bunten Liederreigen erschienen, der sich Tour de France nennt. Und ich kann eigentlich das Ganze in Anführungsstrichen Album eigentlich nur empfehlen, weil das von vorne bis hinten durchweg fett produziert und ist. Und 1983, man muss sich das wirklich mal vor Augen oder vor Ohren führen, wie weit die damals schon waren. Und ich würde sagen, mindestens 10 Jahre voraus der Zeit. Ich meine, die haben auch schon in den 70ern fette Tracks rausgebracht, oder? Ja, die haben Anfang der 70er, glaube ich, mit dem Album Tone Float begonnen. Okay. Und das war eher so psychedelisch angehaucht, so ein bisschen Krautrock-mäßig, so wilde Soundcollagen, die sich über 10, 20 Minuten hinziehen. Und die sind erst später in der Konstellation, wie sie dann auch aufgetreten sind, ja, zusammengekommen, haben sich dann zu ihrer viel beschworenen Menschmaschine formiert. Mhm. Und die verstehen sich eigentlich nicht als Musiker in erster Linie, sondern eher als Handwerker, als Elektroniker, die an ihren Maschinen arbeiten. Und die Musik, die dabei herauskommt, ist eben das, was das Produkt des Ganzen ist. Und die sind eigentlich auch ganz witzig, muss ich sagen. Weil das eine Mal haben sie ein Konzert gleichzeitig in 4 verschiedenen Städten gegeben und die haben jeweils an die auf den Bühnen haben sie 4 Puppen hingestellt und einer von der ganzen Bande hat da eben Musik gemacht und das sollte das, glaube ich, ganz gut veranschaulichen, die Menschmaschine. Naja, wir kommen zu einer anderen Kombination aus 2 sehr interessanten Musikern, die auch einen schönen eigenen Sound kreiert haben, nämlich Monolake und Deadbeat. Oh ja. Sie haben hier zusammengearbeitet auf einer Maxi auf dem Label Sinusure. Glaube ich, spricht man das aus. Das Stück heißt Random Brown. Thank you. Ein ziemlich fluffiges Stück, wie wir finden, von Deadbeat und Mono Lake. Ja, schick, schick. Ich fand's gut. Sehr schönes Stück. Als nächstes gibt's von Boards of Canada, von dem Album, vom ersten Album, was die rausgebracht haben, Music Has the Right to Children, den Telephasic Workshop. Und zwar ist das 1998 rausgekommen auf Warp Records. Ja. Und was gibt's zu denen zu sagen? Also wir haben eben gerade mal nachgeguckt, so geschummelt sozusagen. Und zwar haben die sich von den kanadischen Filmboards of Canada. Nein, diese Filmgesellschaft oder der Verband, der Filme rausbringt, davon haben sie sich inspirieren lassen. Und ich denke, wenn man schon ab und zu mal ein Stück von Boards of Canada gehört hat, dann weiß man warum. Das ist sehr anschauliche Musik. Man könnte auch Ambient sagen. Ja, Franz, schieß es ab. Thank you. Boards of Canada bei Coast to Coast. Und hier geht es weiter mit einem Produzenten namens Andy Stott. Haben wir schon mal ein Stück von einer 10-Inch vorgestellt. Und letztes Jahr ist auch sein Album erschienen, das heißt Merciless. Ja, das ist so, wie sagt man, sehr schön atmosphärischer Techno. Gnadenlos gut. Ja, okay. Dann sind auch zwei Stücke drauf hier, ohne Beat. So wie das, was gerade läuft, das lassen wir auch ausklingen, heißt Peace of Mind. Das Label, wo das erscheint, heißt Modern Love. Und danach ein Stück, was schon sehr nach Dubstep klingt, aber eben auf Andy Stotts Art und Weise, mit dem Namen Blocked. nach dem Stück hier geht es jetzt ein bisschen mehr ab. Und zwar mit Jenny Wilson, einer Liedermacherin, oder? Naja, ich glaube, das ist so ein Pop-Elektronik-Projekt aus Schweden. Viel mehr habe ich auch nicht rausbekommen. Und als nächstes gibt es ein Stück von Jenny Wilson, von dem Album Love and Youth. I got a stone in my shoe. I guess that's why I sit here with you. On a bench in a park in a town, you think you gotta comfort me, so the kissing has begun. You got the answers, you got the facts, but I know the truth. Might have some good lines, you might be a man, but I know the truth. Supposed to be loving you. So, wir gehen jetzt nochmal knapp 20 Jahre in die Vergangenheit und hören Mit dem Gesicht zum Volke. Und zwar ist das ein Lied von Gerhard Schöne. von der Platte. Du hast es nur noch nicht probiert. Gerhard Schöne Live-Aufnahmen. Genau. Sehr schönes Ding. Und es wurde 1988 aufgenommen. Ja. Veröffentlicht, oder? Steht drauf. Ich meine, wer weiß, wann die das aufgenommen haben. Ja, ich steht sogar drauf. Ach so. Ganz genau, wann die das aufgenommen haben. Und zwar vom 28. bis 31.03.1988. Okay. Du wolltest es wissen. Ja, sauber. Ja, hier steht auch noch viel mehr drauf. Das mag ich ja übrigens sehr gerne, dass bei den alten Amiga-Platten, Amiga ist das Label, das große Plattenlabel in der DDR. Ja. Und da steht immer noch ganz viel zu den Künstlern, zum Lebenslauf, zu ihrer Schaffensweise. Und zum Gerhard haben sie auch was dazu geschrieben. Und also ich möchte das nur kurz anreißen, geht es irgendwie los so. 1952 in Dresden geboren. 1958 Einschulung in die Klasse 1D. 1959 Pfeifen gelernt. 63 Inge Lehmann kommt neu in die Klasse. Das erste Liebeslied entsteht. Ich liebe die Inge und die Inge liebt mich. Nebenbuhler Lothar Leuschke schreibt sich das Lied ab und zeigt es allen. Er bekommt dafür Prügel. Das fand ich recht lustig. Ja, ist und klasse. Der Gerd, der war nicht immer so sofort ein Liedermacher. Ist mit der 8. Klasse abgegangen und hat danach einen handwerklichen Beruf gelernt. War dann bei der Post und hat eigentlich das Liedermachen an einer Schauspielschule in Dresden als Abendstudium begonnen und auch vollendet. Und naja, wie man sieht, recht erfolgreich. Und das Lied mit dem Gesicht zum Volke ist von der 4. Platte. Und zwar beruht das aufgrund einer Reise, die er 1987 nach Nicaragua gemacht hat, aufgrund einer Auszeichnung, die er für seine Kinderlieder bekommen hat, die er, glaube ich, 2-3 Jahre davor aufgenommen hat. Und ja, und es spiegelt die Haltung der Oberen in der Politik gegenüber dem Volk wider, oder zumindest die Sicht so, wie es sein könnte, sage ich mal. Ja, mir hat das sehr gut gefallen. Und außerdem mag ich den Beat. Der Beat ist klasse. Ja, ja, das ist schön. Spiel das mal ab, Franz. Ich saß in einem weiten Saal, ein bisschen eingezwängt. Zu viele Menschen hatten sich noch durch die Tür gedrängt. Das Podium vor noch menschenleer, von Neonlicht erhellt. Mit Tischen, Stühlen und mit Mikrofonen vollgestellt. Und ohne Zeremonienkram, vom Beifall kurz begrüßt, betrat nun der Regierungsstab das Podiumsgerüst. Der erste Mann des Staates sprach, das Mikro in der Hand. Er sei auf alle Fragen aus dem Volke nun gespannt. Gleich flogen ein paar Arme hoch, die Sprachen standen auf. Was auch die Leute fragten, vorn gab's eine Antwort drauf. Mal sprach eine Ministerin und mal ein Kommandant. Die Antwort gab stets einer, der das Sachgebiet verstand. Nur ich verstand nicht allzu viel, mir reichte, was ich sah. Ich träumte nicht, ich saß dabei in Nicaragua. Und die Versammlung hieß mit dem Gesicht zum Volke. Mit dem Gesicht zum Volke. Mit dem Gesicht zum Volke. Nicht mit den Füßen in der Wolke, nein. Mit dem Gesicht zum Volke. Mit dem Gesicht zum Volke. Mit dem Gesicht zum Volke, ja. Hier las kein Mensch vom Zettel ab. Hier sprach man alles aus. Oft gab es Zwischenrufe und Gelächter und Applaus. das findet immer wieder statt und jeder darf da rein. Und keine Frage ist zu heiß und kein Problem zu klein. Mit dem Gesicht zum Volke, mit dem Gesicht zum Volke, mit dem Gesicht zum Volke, nicht mit den Füßen in der Wolke, nein. Mit dem Gesicht zum Volke, mit dem Gesicht zum Volke, mit dem Gesicht zum Volke, ja. Ach, kleines Nicaragua, so stolz und so bedroht. Noch brauchst du fremde Hilfe, sonst wär bald eine Hoffnung tot. Doch gib du nicht nur Wolle, Fleisch, Kaffee und Silber fort. Nimm auch noch etwas anderes mit auf in den Export. Ich meine, mit dem Gesicht zum Volke, mit dem Gesicht zum Volke, mit dem Gesicht zum Volke, nicht mit den Füßen in der Wolke. Mit dem Gesicht zum Volke, mit dem Gesicht zum Volke, mit dem Gesicht zum Volke, ja. Ja, das war der Gerhard Schöne. Und jetzt geht's weiter mit Confutatis alias Brian Aneurysm mit dem Song oder Track Faith vom Album Built in Anger. Thank you. Achso, ja, das war Jackson and his Computer Band mit dem Lied Utopia von dem Album Smash, was 2005 auf Warp Records erschienen ist. Und der Jackson ist ein 25-jähriger Pariser, dass sich sowas so lange halten kann. Auf jeden Fall wollen wir uns verabschieden. Ja. Ich glaube, das war's nämlich für heute. Franz, hast du vielleicht noch ein Lied? Ich habe noch ein Lied zum Ende, aber zuallererst möchte ich mich bei dir, Hendrik, bedanken für den Besuch, die schöne Musik und die Information. Ach, gern geschehen. Und möchte auch unsere Hörer bitten, in 14 Tagen wieder einzuschalten. Dann gibt es nämlich eine Sendung mit viel alten deutschen Rap- und Breakdance-Platten, so aus dem ersten Teil der 90er Jahre. Sehr interessante Auswahl auf jeden Fall. Ein paar bekannte Sachen und ein paar Sachen, die garantiert erst die wenigsten Leute gehört haben. Mhm. Ihr hört Coast to Coast immer mittwochabends alle 14 Tage um 21.05 Uhr hier auf Radio Ostfriesland. Ihr findet die Playlist zu unserer Sendung und weitere Informationen im Internet www.coastradio.de. The only real dope. Wir verabschieden uns verantwortlich für die Sendung wie immer Adrian Bahne und Franz Hahnemann. Bis demnächst. Hallo Franz.